Elizabeth hatte die Freude, so bald als möglich eine Antwort von ihrer Tante zu erhalten, mit welcher sie sich in eine einsame Laube flüchtete. »Teuerste Nichte, soeben erhielt ich deinen Brief und bin entschlossen, den ganzen Morgen an die Beantwortung desselben zu wenden, da ich wohl einsehe, dass ein kurzes Schreiben dich nicht befriedigen wird. Ich gestehe, dass mich deine Aufforderung einigermaßen in Erstaunen gesetzt hat, indem ich eine solche nimmermehr von dir erwartet hätte. Glaube nicht, dass ich dir zürne. Ich hielt nur diese Nachfrage von deiner Seite für unnötig. Wenn du nicht Lust hast, mich zu verstehen, so vergib mir die Bemerkung. Dein Onkel war im gleichen Grade erstaunt als ich, und nur die Überzeugung, dass du einen Anteil an der Sache hattest, konnte ihn bestimmen, so zu handeln, wie er getan. Doch wenn du wirklich unschuldig und unwissend bist, muss ich mich wohl deutlicher ausdrücken. Denselben Tag, als ich von Longbourn zurückkehrte, hatte mein Mann einen unerwarteten Besuch gehabt. Mr. Darcy war mehrere Stunden bei ihm gewesen. Ich erfuhr es erst später, daher meine Neugier nicht so unbändig war, wie die deinige zu sein scheint. Er kam deinem Onkel zu sagen, dass er Lydia und Wickham gefunden und sie beide gesprochen habe. Erstere nur einmal, letzteren jedoch schon öfter. Er hatte Pemberley gleich den Tag nach unserer Abreise verlassen, um in der Stadt Nachforschungen über die Flüchtlinge anzustellen. Als Grund dieses Verfahrens führte er an, dass er aus falschem Stolz versäumt habe, Wickhams schlechten Charakter bekannt zu machen, wodurch es ihm nur zu leicht möglich geworden, die Liebe eines unbefangenen Mädchens zu erwerben. Bis zu diesem Augenblick habe er es unter seiner Würde gehalten, der Welt die Triebfedern seiner geheimen Handlungen zu entdecken, doch jetzt fordere ihn die Pflicht dazu auf, alles zu tun, ein Übel wieder gut zu machen, was er durch früheres Sprechen hätte verhindern können. Wenn er hierzu auch noch einen anderen Beweggrund gehabt haben sollte, bin ich überzeugt, dass er ihm alle Ehre macht. Er war mehrere Tage in der Stadt gewesen, ehe er ihren Aufenthalt erfahren, aber er hatte eine Spur zu verfolgen, die uns freilich gänzlich fehlte, und dieses Bewusstsein mag ihn auch wohl bestimmt haben, uns so bald nach London zu folgen. Es lebt nämlich hier eine Mrs. Young, die früher Gouvernante bei Miss Darcy gewesen und aus Gründen, die mir der Bruder nicht mitgeteilt, ihres Amts entsetzt worden ist. Sie bezog hierauf ein großes Haus in der Edward Street, um es einzeln wieder zu vermieten. Diese Mrs. Young war, wie Darcy wusste, genau mit Wickham bekannt, weshalb er sie sogleich aufsuchte. Doch es vergingen 2 bis 3 Tage, ehe er von ihr erfahren konnte, was er zu wissen brauchte. Sie war nicht zu bereden gewesen, zu verraten, wo sich ihr Freund aufhielte, obgleich Wickham sich zuerst an sie gewendet und, wenn sie Zimmer gehabt, seine Wohnung bei ihr genommen hätte. Endlich war es unserem gütigen Freund indes gelungen, die gewünschte Auskunft zu erhalten. Er erfuhr die Straße, sah erst Wickham und bestand hernach darauf, auch Lydia zu sehen. Es war anfänglich sein Plan, sie zu bereden, diese unwürdige Lage sogleich zu verlassen, wozu er ihr seinen Beistand angeboten. Er fand aber Lydia fest entschlossen zu bleiben. Sie kümmerte sich nicht um Eltern und Schwestern, bedurfte seines Beistands nicht und wollte durchaus nichts davon hören, Wickham zu verlassen. Er würde sie gewiss bald heiraten, und ob dies nun ein paar Tage früher oder später geschehe, war ihr ganz einerlei. Nach dieser Erklärung hielt es Darcy für das Beste, die Heirat zu beschleunigen. Doch wie erstaunte er, als er von Wickham erfuhr, dass er keineswegs die Absicht gehabt, Lydia zu heiraten. Er gestand, dass nur einige Ehrenschulden ihn genötigt, das Regiment heimlich zu verlassen, und trug keine Bedenken, Lydias Torheit die Schuld ihrer Begleitung auf dieser Flucht zuzuschreiben. Er war entschlossen, seine Offiziersstelle sogleich aufzugeben, obgleich er über seine Zukunft noch nichts wusste und ihm nur so viel klar war, dass er nichts zu leben hatte. Darcy fragte ihn, warum er Lydia nicht gleich geheiratet, da deren Vater, obwohl nicht reich, doch imstande gewesen wäre, etwas für ihn zu tun, worauf Wickham erwidert, dass er immer noch die Hoffnung gehegt, sein Glück in einem anderen Land durch eine vorteilhafte Verbindung zu machen. Sie kamen mehrere Mal zusammen, da sie viel abzusprechen hatten. Wickham machte anfänglich enorme Bedingungen, ward jedoch endlich zur Vernunft gebracht. Nachdem alles zwischen ihnen abgemacht, suchte Darcy meinen Mann auf, um ihn davon zu unterrichten. Er kam zum ersten Mal den Abend vor meiner Zurückkunft, und als er erfuhr, dass dein Vater noch da sei und erst den folgenden Tag abreisen würde, verließ er das Haus, ohne seinen Namen zurückzulassen. Sonnabend kam er wieder und hatte eine lange Unterredung mit meinem Mann. Sonntag sah ich ihn auch, Doch erst am Montag wurde die Sache abgemacht, worauf der Bote sogleich nach Longbourn abging. Unser Freund war sehr hartnäckig. Ich glaube, Lizzie, dass die Hartnäckigkeit sein größter Fehler ist. Man hat ihn oft manche anderen angeklagt, aber dies ist der wahre. Es geschah nichts, was er nicht selbst getan hätte. Obgleich ich versichern kann, und das geschieht nicht, um Dank zu erwerben, dass dein Onkel bereit war, die Sache in Ordnung zu bringen. Sie stritten sich lange darüber, was weder Lydia noch Wickham verdienten. Doch endlich musste dein Onkel nachgeben und genießt nun den Ruhm für seine tätige Hilfe unverdientermaßen. Deshalb freute er sich heute Morgen über deinen Brief, da die Beantwortung deiner Fragen ihn der geborgten Federn berauben musste, mit denen er sich bis jetzt wieder seinen Willen geschmückt. Aber Lizzie, dies darf niemand weiter erfahren als höchstens Jane. Was für die jungen Leute getan worden ist, weißt du vermutlich schon. Seine Schulden, die sich über 1.000 Pfund beliefen, sind bezahlt. Ein zweites 1.000 ist Lydia als Mitgift bestimmt und außerdem noch die Offiziersstelle für ihn gekauft. Die Ursachen, die ihn zu diesem großmütigen Benehmen bewogen, habe ich oben schon angeführt. Doch muss es mir erlaubt sein, mir noch einige Geheime hinzuzudenken, ohne welche auch dein Onkel nimmermehr eingewilligt haben würde, ihm die Sache allein zu überlassen. Nachdem dies alles verabredet war, kehrte er zu seinen Freunden nach Pemberley zurück, versprach jedoch, am Hochzeitstag weder in London einzutreffen, um die Geldangelegenheiten selbst noch mit Wickham abzumachen. Und somit hätte ich dir alles erzählt. Wenn der getreue Bericht des Vorgefallenen dich auch in Erstaunen setzen sollte, wird er dir doch hoffentlich keine unangenehme Empfindung verursachen. Lydia kam nun zu uns und Wickham erhielt Zutritt im Haus. Er war gerade so, wie ich ihn in Herefordshire gesehen hatte, aber ich kann dir kaum beschreiben, wie unzufrieden ich mit ihrem Betragen während ihres Aufenthalts bei uns war. Auch hätte ich gänzlich darüber geschwiegen, um dir keinen Schmerz zu machen, wenn ich nicht aus einem Brief von Jane gesehen, dass sie sich zu Hause auf gleiche Weise benommen hat. Ich sprach sehr ernsthaft mit ihr über ihr leichtsinniges Verfahren, schilderte ihr den trostlosen Zustand, in welchen sie ihre Familie durch diesen unüberlegten Schritt versetzt, aber ich glaube kaum, dass sie 10 Worte davon gehört hat. Ich stand manchmal im Begriff, die Geduld zu verlieren. Dann dachte ich aber an dich, meine liebe Elizabeth, und an Jane und ertrug sie euretwegen. Mr. Darcy stellte sich zur bestimmten Zeit ein, um, wie er von Lydia gehört, bei ihrer Trauung gegenwärtig zu sein. Er aß den folgenden Mittag bei uns und gedachte bald darauf, die Stadt wieder zu verlassen. »Wirst du es übel nehmen, liebste Lizzie, wenn ich diese Gelegenheit benutze, dir zu gestehen, was ich früher nicht kühn genug war auszusprechen, dass er mir sehr gut gefällt? Sein Benehmen gegen uns war hier wie in Derbyshire außerordentlich artig und aufmerksam. Sein Verstand und seine ganze Art und Weise sprechen mich sehr an. Ihm fehlt nichts als etwas mehr Lebendigkeit, und diese wird ihm seine zukünftige Frau, wenn er vernünftig wählt, schon beibringen. Ich fand ihn sehr schlau, er erwähnte deiner fast gar nicht, aber die Schlauheit ist jetzt an der Tagesordnung. Verzeih mir, wenn ich zu viel gesagt habe, aber strafe mich nicht so hart, mich von Pemberley auszuschließen. Ich fühle mich nicht eher ruhig und glücklich, bis ich um den ganzen Park herumgegangen bin. Ein zierlicher Phaeton und ein paar rasche Pferde werden hierbei meinen schwachen Kräften zu Hilfe kommen müssen. Doch ich muss schließen, die Kinder verlangen schon seit einer halben Stunde nach mir. Lebe wohl, gedenke mit Liebe deiner gutmeinenden Tante M. Gardiner. Der Inhalt dieses Briefs brachte die verschiedenartigsten Empfindungen in Elizas Seele hervor. Sie wusste selbst kaum zu unterscheiden, ob mehr schmerzlicher oder freudiger Natur. Was sie manchmal zu hoffen gewagt, zugleich aber als eine zu große Güte und Selbstverleugnung betrachtet hatte, hörte sie jetzt als Gewissheit bestätigen. Darcy war bloß deshalb in die Stadt gekommen, um selbst das unangenehme Geschäft des Aufsuchens zu übernehmen, wodurch er in die Notwendigkeit versetzt worden, mit einem Weib zu verkehren, das er aus tiefstem Herzensgrund verabscheute, und einen Mann wiederzusehen, dessen Namen auszusprechen ihm eine Strafe war. Dieses alles hatte er für ein Mädchen getan, welches er weder achten noch ehren konnte. Ihr Herz flüsterte ihr zu, dass er es für sie getan. Doch nicht lange erfreute sie sich dieser beglückenden Hoffnung, nur zu bald ward sie durch andere Betrachtungen wieder verdrängt, und sie fühlte, dass ein hoher Grad von Eitelkeit dazugehörte, sich fortwährend von dem Mann geliebt zu glauben, den sie auf eine so schnöde Weise abgewiesen. Und vollends jetzt, nachdem sie mit Wickham so nah verwandt geworden. Der bloße Gedanke an eine Fortsetzung der Bekanntschaft musste seinen ganzen Stolz empören. Ja, er hatte unbeschreiblich viel getan. Sie empfand es mit Scham. Aber er hatte zugleich den Beweggrund seiner Handlung kundgetan und dadurch jeder möglichen falschen Deutung vorgebeugt. Sie begriff sein Gefühl, sich gewissermaßen als Veranlassung des geschehenen Unglücks zu betrachten und den daraus entstandenen Wunsch wiedergutmachen zu wollen. Aber dennoch schmeichelte sie sich mit dem Glauben, dass er sich durch eine leise, in seinem Innern für sie sprechende Stimme zu diesem schweren Geschäft ermutigt gefühlt und die Linderung ihres Grams dabei vor Augen gehabt habe. Der Gedanke, ihm Verbindlichkeiten schuldig zu sein, die weder sie noch ihre Familie je imstande abzutragen, verursachte ihr Pein. Sie verdankten ihm Lydias Ehre, die Erhaltung ihres guten Namens. Oh, wie herzlich bereute sie jedes unfreundliche Wort, das sie ihm gesagt, jede bittere Empfindung, die sie ihm verursacht hatte. Sie fühlte sich gedemütigt, war aber stolz auf ihn. Stolz darauf, dass er aus Ehrgefühl und Teilnahme jede kleinliche Rücksicht überwunden und wahrhaft edel gehandelt hatte. Sie durchlas den Brief ihrer Tante noch mehrere Mal und konnte sich eines Lächelns nicht erwehren über das von ihren Verwandten vorausgesetzte Verhältnis, über ihren festen Glauben an Darcys Liebe. Diese zur Gewissheit gewordene Vermutung erfüllte sie zu gleicher Zeit mit Freude und mit Schmerz. In solchen Betrachtungen verloren, erschreckte sie der Fußtritt eines Kommenden. Sie wollte entfliehen, doch ehe sie noch einen Seitenweg erreicht hatte, trat ihr Wickham entgegen. »Ich muss befürchten, Ihren einsamen Spaziergang gestört zu haben, liebe Schwester«, begann er mit freundlichem Ton. »Das haben Sie allerdings«, entgegnete Elizabeth lächelnd, »doch folgt daraus nicht, dass die Störung unwillkommen gewesen ist.« »Es würde mich wenigstens sehr betrüben«, »wir waren ja immer gute Freunde und haben jetzt noch mehr Veranlassung, es zu sein.« »Sehr wahr. Werden die anderen Ihnen hierher folgen?« »Ich weiß nicht. Mrs. Bennet und Lydia sind soeben nach Meryton gefahren.« Nach einer kleinen Pause fügte er mit möglichster Unbefangenheit hinzu, »wie ich von Ihrem Onkel gehört, haben Sie Pemberley auf Ihrer Reise kennengelernt?« Sie bejahte es. »Ich könnte Sie darum beneiden.« Und wenn ich nicht befürchten müsste, dass mich dieser Anblick zu sehr ergreifen würde, möchte ich wohl über Pemberley nach Newcastle gehen. Vermutlich sahen Sie da selbst auch die alte Haushälterin Mrs. Reynolds? Die gute Person. Sonst liebte sie mich sehr. Sie erwähnte meiner wohl nicht zufällig? Oh ja. Und was sagte sie? Dass sie zur Armee gegangen und, wie Sie leider erfahren, etwas wild geworden wären. Doch Sie wissen, in solcher Entfernung werden die Sachen oft falsch berichtet. »Gewiss«, entgegnete er, sich auf die Lippen beißend. Elizabeth hoffte, ihn zum Schweigen gebracht zu haben, aber er fuhr bald wieder fort. »Ich wunderte mich, Darcy vorigen Monat in der Stadt zu treffen. Ich begegnete ihm einige Mal. Was mag er wohl dort zu tun gehabt haben?« »Vermutlich Vorbereitungen zu seiner Verbindung mit Mrs. de Bourgh«, entgegnete Elizabeth. Es muss allerdings ein wichtiges Geschäft gewesen sein, was ihn zu dieser Jahreszeit nach London berufen hat. Ohne Zweifel. Sahen Sie ihn während Ihres Aufenthaltes in Lambton? Ja, er stellte mir seine Schwester dort vor. Und wie gefällt sie Ihnen? Sehr gut. Ich habe gehört, dass sie sich in den letzten Jahren sehr vervollkommnet haben soll. Als ich sie zuletzt sah, war sie nicht vielversprechend. Es freut mich aber, dass sie Ihnen gefallen hat, und so hoffe ich auch, dass sie noch gut werden kann. Ich möchte es fast mit Gewissheit behaupten, sie hat nun die Prüfungsjahre überstanden. Sind Sie durch das Dorf Kimpton gekommen? Ich erinnere mich dessen nicht. Es interessiert mich zu wissen, weil es die Pfründe ist, die mir bestimmt war. Ein herrlicher Ort, ein vortreffliches Pfarrhaus. Die Stelle würde mir in jeder Hinsicht zugesagt haben. Würden Sie auch gern Predigten gemacht haben? »Außerordentlich gern. Ich hätte dies Geschäft als meine Pflicht betrachtet, und so würde mir die Ausführung nicht schwer geworden sein. Man soll nichts im Leben bedauern, aber ich bin überzeugt, dass ich dort ganz an meinem Platz gewesen wäre. Ein solches ruhiges, zurückgezogenes Leben entspricht meinen Ideen von Glückseligkeit vollkommen. Doch es sollte nicht so sein. Erwähnte Darcy dieses Umstandes, als Sie in Kent waren? Er nicht, aber ich erfuhr aus einer ebenso authentischen Quelle, dass Ihnen diese Pfründe nur bedingungsweise zugesagt gewesen und dass die Vergebung vom Willen des jetzigen Besitzers abgehangen habe. Ganz richtig, es war eine kleine Bedingung dabei, wie ich Ihnen auch gleich anfangs erzählte. Auch hörte ich, dass das Geschäft, Predigten zu machen, Ihnen früher nicht so angenehm erschienen sei als jetzt, dass Sie damals fest erklärt, sich nicht ordinieren lassen zu wollen und dass hierauf ein anderer Vertrag abgeschlossen worden sei. Allerdings, und dies hatte auch seinen Grund, Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen davon sagte, als wir zuerst darüber sprachen. Sie hatten jetzt das Haus erreicht, da sie ihre Schritte verdoppelt, um ihn loszuwerden. Und Lydias wegen nicht wünschend, ihn zu erzürnen, sagte sie lächelnd, »Kommen Sie, Mr. Wickham, wir sind jetzt Geschwister und müssen uns vertragen. Lassen wir daher das Streiten über vergangene Dinge. Künftig werden wir hoffentlich immer einerlei Meinung sein.« Sie reichte ihm ihre Hand, die er mit zärtlicher Galanterie küsste, obgleich er nicht wusste, welche Miene er dazu annehmen sollte. Und somit gingen sie ins Haus.